Zweitens, Bruno van Dijk. So, ich heiße Bruno van Dijk. Ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich bin seit 12 Jahren in Deutschland und naja, das war es schon. Und außerdem, als ich nach Deutschland kam, war ich deswegen gekommen, weil ich die Sprache unbedingt lernen wollte. Ich konnte damals überhaupt kein Deutsch. Und ich war ein bisschen, wie soll ich sagen, ich hatte ziemlich viele Vorurteile. Oder besser, man versuchte mir viele Vorurteile einzureden über die Deutschen, als ich noch in Frankreich war. Ich denke, viele Deutsche sind Streber. Und das dachte ich auch von Anfang an. Also nach einem Jahr Aufenthalt hier in Deutschland, so ziemlich langweilig, zielgerichtet, arbeiten sehr viel und haben wenig Sinn für Freiheit und Amüsement, was bei uns in Frankreich ganz anders ist. Und ich hatte Schwierigkeiten, richtige Freunde zu finden, die meinen Humor zum Beispiel verstehen konnten, weil ich das Gefühl hatte, hier ist überhaupt kein Humor und viele Leute sind langweilig und ich hatte schon damit Schwierigkeiten. Ich habe das hier insofern meistern können, als ich sehr wenig oder weniger an mich herankommen ließ, was Kultur angeht. Also war von den Deutschen rüber kam zu mir und ich lebe sozusagen in einem kleinen Frankreich mitten in Berlin und ich habe wenig deutsche Freunde, weil eben diese Unterschiede mir nicht so sehr gefallen. Wobei das stimmt nicht ganz, auch weil ich trotzdem mit manchen Deutschen Kontakt habe. Ja, und mit manchen sehr viele Jahre schon. Aber sie sind ja auch nicht richtig deutsch. Sie haben was Französisches oder sie sind halt eine Ausnahme.